495, das dritte Gebot der Kirche. Was gebietet uns die Kirche mit den Worten des dritten Gebotes? Du sollst jährlich wenigstens einmal beichten. Mit den Worten des dritten Gebotes, du sollst jährlich wenigstens einmal beichten, verpflichtet die Kirche alle Christen, welche zum Gebrauch der Vernunft gelangt sind, wenigstens einmal im Jahr das Bußsakrament zu empfangen. Genau, müsste man dazu sagen, falls eine schwere Sünde vorliegt, aber das kann man annehmen, wenn jemand nie zur Beichte geht. Also ich auch mit moralischer Gewissheit sicher nicht im Gnadenstand erhalten, wenn er die Gelegenheit hätte dazu. Jedenfalls strikt verpflichtend ist es, wenn eine Todsünde vorliegt, haben wir wenigstens so gelernt. Stimmt wahrscheinlich auch. Jeder zum Verbrauch der Genunft. Jeder, der zum Gebrauch der Vernunft gelangt ist, muss beichten. Das ist dasselbe wie mit der Heiligen Kommunion, was die Leute immer noch nicht verstehen wollen. Das Gebot Christi ist in Bezug auf die Heilige Kommunion, und auch hier in Bezug auf die Beichte macht es vergleichsweise Sinn. Jemand, der eine Vernunft gebraucht hat, kann eben sündigen und muss deswegen auch zur Heiligen Beichte gehen. Wenigstens einmal im Jahr.